WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt sie Dominik Josic. Herzlich willkommen. Wir haben heute Großes vor. Wir machen heute Schluss mit dieser oberflächlichen Beurteilung, auf die wir Menschen leider immer wieder zurückfallen. Schluss mit den ganzen Äußerlichkeiten, auf die wir immer achten. Stattdessen schauen wir auf die Stimme, die der eigentliche Schlüssel zur Seele ist. Besser gesagt, wir hören auf die Stimme und wir schauen, welche davon uns am nützlichsten sein kann. Denn, Sie werden es kaum glauben, auch unsere Stimme können wir mit relativ einfachen technischen Mitteln optimieren. Lala means I love Lala. Ein Hörspiel von Leo Hofmann. Hallo. Oh Gott, ich klinge wie ein Frosch. Hallo. Wollen wir mal in der blinden Kuh einen Espresso trinken gehen? Oder so? Hallo, alle? Ich suche nach Stimmen, die wie ich den Soundismus vertreten und mit denen ich nachts über Lala sprechen kann. I'm looking for a voice that makes me sound like a miracle. So I decided to make contact with Lala. Ich suche jemanden, der sich anhört wie ein nie endender melancholischer Popsong. Du kennst Lala noch nicht? Moment, ich verbinde dich. You sound like. doesn't matter as long as you sound like a miracle. Weißt du, was ich meine? Vielleicht bist du ja auch so, dass du nach gar nichts aussiehst. Machst du mit? Deine Stimme ist schön. I look nothing. But I sound everything. Everything. I sound everything. Everything. I just met Lala. Abonniere noch heute Lala, das umfassende Servicepaket für deine Stimme. Lala, andere reden, du stimmst. I'm absolutely pro soundism. That's something really, really important, you know, I think, and really clear in my mind. I mean, after this decades and these centuries that we've suffered, this power of image and of the dictatorship of image, this real dictature, I mean, Now we need another new dictator, no? It's like we are fed up with this. We're kind of tired and it's like boring, you know? Boring to judge people on their face, on their beauty, whatever. Like, we need something new. So I'm really absolutely sure that future is soundism. You know, like really getting more and more generally professionalized, I mean more aware and trained to analyze voice and recognize and categorize people. This is really important, isn't it? Like, I mean, this visual argument and category are not enough anymore. We need new elements, we need something more intimate to go inside people's souls, you know, to really judge who they are, like what they express through the air that comes out of their mouth and their breathing and the rhythm part of it and what is the beat of their heart, etc. This is the real thing, you know, like the real thing we need to know to who you're talking to and who you want to be friends with and who you want to work with. Something like from their feel, like their breath, their inside of the inside of all their torso body, like their life that's coming through us, their emotions, what they really feel, what they really, who they really are. This is much, much, much precise. This is future. Ich habe persönlich Lala ausprobiert über 4 Monate und hatte gehofft, da ein bisschen mehr Variation in die Stimme zu zaubern. Und ich muss sagen, meine Stimme hat sich extrem ins Negative verändert. So langsam lasziv kommt die daher, sodass wirklich jeder oder jeder, der das hört, in die Knie geht und mich anbetet. Ich weiß, Leute, ihr wollt euch optimieren, ihr wollt eine geilere Stimme haben. Also wenn Sie das rausnehmen können, die Stimme dann aber diesen leicht gefälschten südhessischen Drang noch hätte. Da gibt's keine Pillen für, da gibt's keine Apps für, da gibt's keine technischen, das müsst ihr einfach selber schaffen. This is the future. Soundism is future, motherfucker. Join us. I would prefer to be a singer. Yeah, I want to be a singer. Female singer. No, instead I think I sound more like a kind of teacher, a nice girl explaining you things. Maybe the voice of a female opera singer. I like to really cut through glass with my voice. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino. Hättest du vielleicht Lust mal mit mir... Hättest du vielleicht Lust mal mit mir einen Cappuccino zu trinken? Ich hätte gern zwei Cappuccini. Ich hätte gern zwei Cappuccini. Weißt du was? Mir ist voll nach einem Cappuccino. Dir auch? Cappuccino. Cappuccino. Also vielleicht willst du ja noch mit hochkommen auf ein Cappuccino. Cappuccino. Stimme zum ersten Mal gehört habe. Sie sollte Volumen haben und ein Gefühl für Konsonanten. Also man merkt schon zum Beispiel, wenn man am Telefon ist oder so. Das ist meine Stimme. Ganz natürlich. Nur ich. So eine dunkle, sonore Färbung. Ich glaube überhaupt, dass Entspanntheit in der Stimme wirklich zentrales Kriterium ist. Es ist halt schon ein Unterschied, wenn du sagst, Kaffee oder Kaffee. Ich suche jemanden, die sich anhört wie ein nie endender melancholischer Popsong. Solche, wie sie in Geschäften immer laufen. Ich will, dass du das Wort lecker mit Genuss sagst, in verschiedenen Tonlagen. Und so hört sich ein Dinosaurier an, der sich räuspert. Die Kontrolle über deinen Speichelfluss verlierst, während du sprichst. Und dass das Wasser deine Stimme letztlich unverstehbar macht. Schwimm, schwimm, schwimm, schwimm. I mean, it's not a coincidence that you talk about waves when you talk about sound, you know. It's like an ocean of sound. I want your voice to be like an ocean of sound. I want to swim with you to the heart of the ocean. Wie mich dann im Trieb. reden lasse, wird alles undeutlich. Ohrhin. Jede Stimme ist gleich, jede Stimme ist reich. Okay. Zustimmen. Beitreten. Test. Test. Stimme ist der Schlüssel zur Seele. Denn deine Stimme ist der Schlüssel zur Seele. Denn deine Stimme, deine Stimme ist der Schlüssel zur Seele. Deine Stimme ist der Schlüssel zur Seele. Denn deine Stimme ist der Schlüssel zur Seele. La, la, la. Abonniere noch heute Lala, das umfassende Servicepaket für deine Stimme. Lala, andere reden, du stimmst. Lala means I love Lala. Mit Alexander Meerbeet, Angelika Löfflert, Benjamin van Pepper, Philomena Krause, Leo Hofmann, Marion Dampon-Lagerette. Musik, Regie und technische Realisation Leo Hofmann. Eine Produktion im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie Jan Buck.